Wir erkannten den Probabilismus als Folge der Ohrenbeichte. Die Ohrenbeichte aber stützt sich auf das Bibelwort: Ich gebe euch Macht zu binden und zu lösen. Wen ihr bindet, der wird gebunden sein. Wen ihr löst, der wird gelöst sein. Wer dieses Wort nicht als Gotteslästerung ansieht, sondern das Neue Testament als unantastbares Gotteswort ehrt, der hat nicht das allergeringste sittliche Recht, die Ohrenbeichte, die mit diesem Wort ernst macht, und alle ihre unausbleiblichen Folgen, also auch den Probabilismus, zu bekämpfen. Er fasst das Übel nicht bei der Wurzel, und so möge er das Abschneiden der Zweige ruhig unterlassen. Es ist auch nichts anderes als diese oberflächliche Kampfesweise, die dem Gegner nichts anhaben kann, wenn die Schmutzliteratur der jesuitischen Morallehren über das 6. und 9. Gebot von Protestanten bekämpft wird, dabei aber das asketische Ideal, das derartige Versumpfung erst ermöglicht, verschont bleibt. Jeder, der die Erfüllung des Paarungswillens nur für die Fortpflanzung geheiligt nennt, im Übrigen aber ganz unabhängig von ihrem Seeleninhalt in ihr eine verwerfliche Versuchung des Teufels sieht, der kann diese ungeheuren Missstände nicht beseitigen helfen, weil er die Wurzel der Giftpflanze unangetastet lässt. Wie kann ferner der Protestant hoffen, wirksam gegen die schauerliche Ketzerverfolgung, gegen das Verbrechen der Glaubensmorde anzukämpfen, wenn er an dem Neuen Testament als dem unantastbaren Gotteswort festhält? Er kennt doch die Worte, die der Jude Matthäus in seinem 10. Jehova besonders heiligen Kapitel Jesu von Nazareth in den Mund legt. In diesem 10. Kapitel wird doch den Jüngern von Jesus selbst genaue Anweisung gegeben, wie sie seinen Glauben verbreiten sollen. Sie werden auf Abwehrkämpfe, die sie gegen Andersgläubige zu bestehen haben, gefasst gemacht, ja auf die Notwendigkeit, ihr Leben opfern zu müssen. Dann aber heißt es ganz ausdrücklich, dass Jesus selbst einen Schwertkampf für die Verbreitung seines Glaubens will. Matthäus lässt ihn auch ganz ausdrücklich sagen, dass dieser Schwertkampf selbst nicht vor den engsten Banden der Familie Halt machen soll, und lässt ihn den Vater und Mutter Mord um des Glaubens an ihn wegen weissagen. Diese ungeheuerlichen Worte des Juden Matthäus waren es doch, die alle den Massenmördern des Mittelalters, ob sie nun Päpste, Dominikaner, Mönche oder Jesuiten waren, das gute Gewissen zu ihren Morden gaben. Sie erfüllten wörtlich das Kapitel Matthäus 10 und waren und sind stolz auf ihr frommes Christentum, denn Matthäus berichtet, Zitat: Diese 12 sandte Jesus und gebot ihnen und sprach: Gehet nicht auf der Heidenstraße und ziehet nicht in die Samariterstädte, sondern gehet hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod überantworten und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören wider ihre Eltern und ihnen zum Tode verhelfen. Und ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen, wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so fliehet in eine andere. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen, wider seinen Vater, und die Tochter wider ihre Mutter, und die Schwiegertochter wider ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein. Zitat Ende. Wir wissen, dass Protestanten diese Worte umfälschten und im Sinne der Anfeuerung zum Freiheitskampf mit dem Schwert umdichten, während hier der jüdische Glaubenskampf mit dem Schwert gefordert wird. Es lässt sich an der Tatsache nicht rütteln, dass des Jesuiten und aller anderen Ketzer Massenmörderkampf gegen Ketzer und Heiden bibeltreues Handeln war und sich auf dieses Kapitel Matthäus 10 berufen konnte. Sich über den Glaubensmord zu empören, ohne auch gegen den Inhalt dieses Kapitels des Neuen Testamentes anzukämpfen, ist unsittlicher Widersinn und muss deshalb gänzlich wirkungslos bleiben. Wer das Evangelium Matthäus für unantastbares Gotteswort hält, der möge sich in Ehrfurcht neigen vor jenen, die es wörtlich erfüllten. Genug der Beispiele des falschen Kampfes. Sie mussten gegeben werden, um zu zeigen, weshalb alles Kämpfen gegen die Leichname Loyolas in der Vergangenheit keine starke Wirkung haben konnte. Will man ein so gut verschleiertes, mit dem Schein der Heiligkeit sogar vor einem großen Teil der Ordensmitglieder den Uneingeweihten selbst verhülltes, verbrecherisches Gebilde beseitigen, so muss vor allem die Kraft der Wahrheit über jedes Wort ihren wunderreichen Segen sprechen. Nur wenn sie unerbittlich Wache hält und die Kämpfer sich von den letzten jüdischen Verwirrungen und Unklarheit in ihrem eigenen Gott erleben und ihrer Moral frei machten, kann der Abwehrkampf gegen das schwarze Unheil Wirkung haben. Ja, ein solcher Abwehrkampf bedeutet den vollen Sieg. Der Orden ist starr und unabänderlich wie ein Toter, trotz aller unterschiedlicher Lappen, die er sich jeweils vor der Welt als Maskenkleid umhängt und denen gemäß er äußerlich handelt. Deshalb gilt die wesensgetreue Schilderung, die wir gaben, für alle Zeiten der Zukunft. Der Totenschädel einer ermordeten Seele grinst uns nun aus allen diesen gleichförmigen entgegen, und dies umso deutlicher, je gottlebendiger die Umgebung wieder geworden ist, in der sie sich vertarnen müssen. Der Jesuit ist nicht mehr undurchsichtig und unbegreiflich für die, die ihn bekämpfen. Je aufrechter, je offener, je ehrlicher, je freier von jeder List dieser Kampf geführt, je selbstständiger die Urteilskraft des Einzelnen und die Widerstandskraft gegen jedwede Verjudung im Volke wird, umso näher rückt auch die Stunde, in der der Jesuit in der Hand der Kämpfer das Gleiche ist wie in der Hand seines Generals, nämlich ein Gegenstand, eine Maschine, die man einfach stillstellt für immer. Wenn erst auf der schwarzen Straße, die in Konvikte und Kolleghäuser führt, die Zahl der zu ihnen vertrauensvoll wandernden Knaben geringer und geringer wird, wenn endlich die Patres hinter den Fenstern vergeblich Ausschau halten nach einer einzigen jungen Seele, die zu ihnen kommt, um sich in Christo ertöten zu lassen, dann sind die Leichname Loyolas trotz aller angesammelten Schätze der Erde machtlos geworden. Die schwarzen Zwinger werden leerer und leerer, der letzte Leichname Loyolas ist einsam als Christus quasi Präsenz und findet keine Totenhand mehr bereit, wenn er die Augen schließt, um die Campanella zu läuten. In den leeren Mauern der schwarzen Zwinger hallt leise das Schluchzen der jungen Seelen, die in 400 Jahren dort ertötet wurden, um Unheil unter den Lebendigen wirken zu können, in der Todesstunde des letzten Christus quasi Präsens noch einmal wieder.